Erster ein Mann Gottes kam aus Juda nach Bethel. Jerobeam stand gerade am Altar und wollte opfern. Zweiter der Mann rief gegen den Altar. Er sagte, ein Sohn namens Josia wird kommen. Er wird die Priester auf diesem Altar töten. Dritter er gab ein Zeichen. Er sagte, der Altar wird zerbrechen. Die Asche wird auf den Boden fallen. Vierter der König hörte das. Er streckte seine Hand aus und rief, fangt ihn. Da wurde seine Hand steif. Er konnte sie nicht mehr bewegen. Fünfter der Altar zerbrach sofort. Die Asche fiel auf den Boden. So hatte es der Mann Gottes gesagt. Sechster der König bat den Mann, bitte bete zu deinem Gott für mich. Meine Hand soll wieder gesund werden. Der Mann betete und die Hand wurde gesund. Siebter der König sagte, komm mit mir nach Hause. Ess etwas und ich gebe dir ein Geschenk. Achter der Mann antwortete, ich gehe nicht mit dir. Auch wenn du mir dein halbes Haus gibst. Ich esse und trinke hier nichts. Neunter Gott hat es mir so befohlen. Ich darf hier nichts essen oder trinken. Ich muss einen anderen Weg nach Hause nehmen. Zehnter also ging er auf einem anderen Weg weg. Er nahm nicht den Weg, den er gekommen war. Elfter in Bethel wohnte ein alter Prophet. Seine Söhne erzählten ihm alles über den Mann Gottes. Zwölfter der Vater fragte, welchen Weg ist er gegangen? Die Söhne zeigten ihm den Weg. Dreizehnter er sagte zu seinen Söhnen, sattelt mir den Esel. Sie machten es und er ritt los. Vierzehnter er fand den Mann Gottes unter einem Baum. Er fragte, bist du der Mann aus Juda? Er sagte, ja. Fünfzehnter der Prophet sagte, komm mit mir nach Hause und ess etwas. Sechzehnter der Mann antwortete, ich kann nicht mit dir gehen. Ich darf hier nichts essen oder trinken. Siebzehnter Gott hat mir gesagt, du darfst dort nichts essen oder trinken. Geh nicht den gleichen Weg zurück. Achtzehnter der Prophet sagte, ich bin auch ein Prophet wie du. Ein Engel hat mir gesagt, bring ihn zu dir nach Hause. Er soll essen und trinken. Aber er lügte. Neunzehnter da ging der Mann mit ihm. Er aß und trank in seinem Haus. Zwanzigster sie saßen am Tisch. Da sprach Gott zu dem alten Propheten. Einundzwanzigster er rief dem Mann aus Juda zu, du hast Gott nicht gehorcht. Du hast seinen Befehl nicht gehalten. Zweiundzwanzigster du bist umgekehrt und hast gegessen und getrunken. Deshalb wirst du nicht im Grab deiner Familie liegen. 23. Nach dem Essen sattelte der Prophet den Esel für den Mann. 24. Auf dem Weg traf der Mann einen Löwen. Der Löwe tötete ihn. Sein Körper lag auf dem Weg. Der Esel und der Löwe standen daneben. 25. Leute kamen vorbei und sahen den Körper und den Löwen. Sie erzählten es in der Stadt des alten Propheten. 26. Der alte Prophet hörte das. Er sagte, das ist der Mann Gottes. Er hat Gott nicht gehorcht. Gott hat ihn dem Löwen gegeben. 27. Er sagte zu seinen Söhnen, sattelt mir den Esel. Sie taten es. 28. Er ritt hin und fand den Körper. Der Esel und der Löwe standen noch da. Der Löwe hatte den Körper nicht gefressen. 29. Der Prophet hob den Körper auf den Esel. Er brachte ihn in seine Stadt. Er wollte um ihn trauern und ihn begraben. 30. Er legte den Körper in sein eigenes Grab. Sie weinten um ihn und sagten, ach, mein Bruder. 31. Danach sagte er zu seinen Söhnen, wenn ich sterbe, begrabt mich bei ihm. Legt meine Knochen neben seine Knochen. 32. Seine Worte gegen den Altar in Bethel werden wahr werden. Auch seine Worte gegen die anderen Tempel in Samaria. 33. Aber Jerobeam änderte sein Leben nicht. Er machte weiter einfache Leute zu Priestern für die falschen Götter. 34. Das war eine große Sünde für seine Familie. Deshalb wurde seine Familie später ganz vernichtet.